Erster, ich muss euch nicht mehr über die Hilfe für die Christen schreiben. Zweiter, ich weiß, dass ihr helfen wollt. Ich erzähle den Leuten in Makedonien Gutes über euch. Achaia ist schon seit einem Jahr bereit. Euer Fleiß motiviert viele andere Menschen. Dritter, ich schicke jetzt diese Brüder zu euch. Mein Lob über euch soll wahr bleiben. Ihr sollt wirklich bereit sein. Vierter, vielleicht kommen Leute aus Makedonien mit mir zu euch. Ihr sollt dann vorbereitet sein. Sonst schämen wir uns und ihr euch auch. Fünfter, die Brüder gehen zuerst zu euch. Sie helfen euch bei dem Geschenk. Ihr gabt für dieses Geschenk ein Versprechen. Es soll ein freiwilliges Geschenk sein. Sechster, wer wenig gibt, bekommt auch wenig zurück. Wer aber viel gibt, bekommt auch viel zurück. Siebter, jeder soll so viel geben, wie er möchte. Gebt nicht mit Traurigkeit oder weil ihr müsst. Gott liebt Menschen, die gerne geben. Achter, Gott kann euch alles Gute geben. Dann habt ihr immer genug für euch selbst. Ihr könnt dann auch anderen Gutes tun. Neunter, in der Schrift steht, er gibt den armen Menschen viel. Seine guten Taten bleiben für immer. Zehnter, Gott gibt dem Bauern Samen und Brot zum Essen. Er gibt auch euch alles für eure Hilfe. Er macht eure guten Taten groß. Elfter, ihr werdet reich sein und könnt viel schenken. Wegen eurer Hilfe werden viele Menschen Gott danken. Zwölfter, diese Hilfe gibt den Christen, was sie brauchen. Viele Menschen danken Gott deshalb sehr. Dreizehnter, ihr zeigt durch eure Hilfe euren Glauben. Die Menschen loben Gott, weil ihr Christus folgt. Ihr teilt gerne mit allen Menschen. 14. Diese Menschen beten für euch. Sie wollen euch sehen. Sie sehen die große Liebe von Gott in euch. 15. Wir danken Gott für sein großes Geschenk. Man kann es nicht mit Worten beschreiben.